Der Vorsitzende des Internationalen Eishockeyverbandes René Pazel und seine Begleitung besuchten Mangyong, den Geburtsort von Präsidentin Kim Il-sung. Außerdem besichtigten sie das Monument der Juche-Ideologie, die Eissporthalle und den Diet Club Mirim.